1. Für den Chorleiter. Von den Chorkeiten. Ein Psalm. 2. Hort dies, al Volker, und nehmt es zur Kenntnis, Bewohner der ganzen Welt. 3. So all die Menschenkinder insgesamt als Ort die Rechen und die Armen. 4. Mein Mund wird Weisheit sprechen, und mein Herz wird Einsicht offenbaren. 5. Ich wird aufmerksam einem Spruch lauschen und mein Ratzel zur Zither offenbaren. 6. Warum sollte ich me in schwierigen Zeiten fürchten, wenn die should meine Verfolger me umgibt? 7. Die sich auf ihren Besitz verlassen und mit der Groß ihres Reichtums prahlen. 8. Niemand kann einen Bruder vom Tod freikaufen oder Gott ein Lösegeld für ihn zahlen. 9. Denn der Preis für Leben wer zu hoch, so dass man für immer davon absehen must. 10. Damit ewig Leben und das Grab nicht sehen must. 11. Viel mehr sieht man, das Weisse sterben, Toren und Unverstandig verge hen gleichermassen und hinterlassen anderen Ervermogen. 12. Ihr Grabber sind ihr Eugen Behorsingen, ihr Wohnstatten für all Zukunft, selbst wenn es ihr ganz Land nach ihren Namen benannt haben. 13. Der Mensch in seiner Pracht hat keinen Bestand, a word DMV Gleich, das Verstumt. 14. Dies ist das Schicksal der, die sich sicher fühlen, und der, die ihren Werten folgen. 15. Why scharf sinken sie hinab ins Totenreich, der Tod weidet sie, so dass am Morgen die from men über sie herrschen. Ihr Gestalt ist dem Werfel preisgegeben, das Totenreich wird ihr Wohnung. 16. Doch Gott wird mein Ziel aus der Gewalt des Totenreichs erlassen, denn wird me aufnehmen. 17. Lass dich nicht beunruhigen, wenn jemand reich wird oder die Pracht seines Hauses zunimmt. 18. Denn wenn stirbt, nimmt nichts davon mit, und sein Pracht fällt ihm nicht nach. 19. Auch wenn man in zu Lebzeiten preist und dich lobt, weil du dir Guts tust. 20. Wird zum Geschlecht seiner Vater gehen, die niemals mehr das Licht erblicken. 21. Der Mensch in Pracht, doch one Einsicht, Word DMV Gleich, das Verstumt.